Ein Knabe kriecht in die Konfettidüne. Ein plumpes Blasorchester bläst zum Spaß. Ganz grüne Röcke fliegen auf der Bühne und große Zähne beißen in ein Glas. Katarre schielen nach der nackten Wade, ein Drallerdackel liebt ein Narrenbein. Es hagelt große Tafeln Schokolade, ein Balk bricht nieder und ein Sturm herein. Ein Wagen kippt, bemützte Männer purzeln. Ein Altersfleck ist von Kamellenblau. Trompeten dellen, rote Trommeln wurzeln, ein Traktor stolpert über ein Helau.